Neuer Abschnitt. Trunken gesündigt, nüchtern gebüßt. Sprichwort. Seine Beziehung zum Christentum. Im Dionysus-Kultus lernten wir die enge Verknüpfung zwischen Wein und Kultus, daraus die Wirkung auf das Volksleben flüchtig kennen. Wir sahen in Rom infolge des Ineinanderfließens der hellenistischen und römischen Kultur dem Bacchus-Kultus werden, der später bis nach Deutschland verpflanzt wurde, wie uns das die Literatur und die Bacchus-Figuren in den Weinbergen und Weinkellern unserer Heimat bestätigen. Wir vernahmen endlich, wie eine Heeresmacht, die Massageten, dem Alkohol durch List zum Opfer fiel. Wer nun die Völkervernichtung, wie sie in der Heiligen Schrift beschrieben, etwas eingehender verfolgt, der wird trotz aller biblischen Widersprüche auch hier die hohe Bedeutung des Alkohols als priesterliches Kampfmittel gegen heidnische Völker beglaubigt finden. Obendrein aber werden dem aufmerksamen Beobachter aus dieser Erkenntnis die bedeutsamen Beziehungen zwischen dem Hilfsmittel jüdisch-hellenistischer Priester und dem Gebrauch des Opiums von Seiten des verjudeten und verfreimaurerten Englands im Kampfe gegen China bewusst werden. Allein während nun in diesem Lande ein drakonischer Abwehrkampf geführt wird, weil seine eherne Überlieferung den Rausch von jeher verurteilt, lässt er dagegen in den christlichen, sagen wir Alkoholländern, sehr zu wünschen übrig. Dies erklärt sich aber nicht daraus, dass der Alkohol etwa mehr Genuss bereitet als das Opium, oder weil ein Verbot auf Volksvergiftungsmittel einigen Zweigen der Wirtschaft Schaden bereitet, sondern weil die jüdische Propagandalehre, das Christentum, das Wirken der Volksseele lähmt und infolgedessen jegliche Abwehrbestrebung in ihrer Wirkung unmöglich macht. Also bevor wir uns mit weiteren Fragen des Alkoholismus beschäftigen, müssen zunächst seine Beziehungen zum Christentum untersucht werden, um alsdann aus der Erkenntnis der Dinge von einer Bewegung gegen die jüdisch-hellenistische Weltlehre gleichzeitig eine solche, den Alkohol möglich zu machen. Mag es als sehr wesentlich noch einmal die Tatsache unterstrichen werden, dass die Juden, das heißt soweit sie artrein und talmudgläubig sind, so gut wie keinen Alkohol trinken. Als Bestätigung dieser Behauptung soll eine Erhebung des Mitarbeiters des Bayerischen Staatlichen Landesamtes Dr. Karl Kreiner dienen. Demnach hat eine Untersuchung von 1900 männlichen Alkoholisten folgendes Ergebnis: Katholiken 1381, Protestanten 476, Israeliten 4, Altkatholiken 4, Andersgläubige 7, unbekannte Religion 23, ohne Religion 5. Allerdings ist der biblische Begründer der zweiten, der heutigen Menschheit, Noah, ein notorischer Säufer gewesen. Denn nachdem er seine Arche verließ, galt seine erste Handlung der Anlage von Weinbergen und darauf betrank er sich sinnlos. 1. Mose 29 und 21. Wohl sind nun bestimmte Eigenschaften, nicht aber die Trunksucht als solche vererblich. Und was den jüdischen Rabbinern, die diesen Mythos schufen, nicht unbekannt war. Sie ließen Noah, nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, deshalb eine schicksalhafte Aufteilung seiner Familie vornehmen. So wurde denn Sem zum Stammvater des Judenvolkes, Japhets zu dem der Heiden und Ham, der ungehalten über Noahs Rausch gewesen war, mit seinen Nachkommen zu Knechten unter Knechten bestimmt. Das Wesentlichste bei dieser Bestimmung jedoch bleibt, dass die nichtjüdischen Völker von Anfang an mit dem Makel des sich Betrinkens behaftet blieben, während Jahwe, die Aufzeichner des Geschlechterregisters, zwecks Heranbildung eines artreinen Judenvolkes peinlichst Auswahl treffen ließ. Wahrscheinlich hat er schon um Darwins Selektionstheorien gewusst. Jedenfalls aber wurde dann endlich in dem späteren Jahwe wohlgefälligen Nachkommen Sems, Abraham, der im Gegensatz zu seiner Umwelt nur Wasser trank, die gesamte Menschheit gesegnet. 1. Mose 12, 3. Das heißt zum Beherrscher über sie erhoben. Unter beständiger Auslese wurde sein Geschlecht zum Begründer des Priesterstammes Levi. Bezeichnenderweise schied man besonders die Alkoholisten aus, die sich somit einer Beteiligung an der Führung des Reiches Gottes auf Erden verscherzten. Der langen Rede kurzer Sinn ist nun einmal der, dass die Juden dadurch glaubhaft machen wollten, als wenn das Alkoholtrinken von Anbeginn der Menschheit Mode gewesen wäre und seither notgedrungen eine Tätigkeit einer minderwertigen, profanen Menschheit geblieben ist. Im Gegensatz hierzu erzogen die jüdischen Rabbiner ihre Stammesangehörigen und erreichten dadurch, dass diese zum verlässigen Weinstock, zum Mundschenk der Völker wurden, der Berge und Meere mit seinem Schatten bedeckt. Psalm 80. Jahwe selbst will ihn Tag und Nacht behüten, auf dass man einst singe von dem Weinberge des besten Weines. Jesaja 27, 2 und 3. Doch den Juden selbst blieb es nach wie vor untersagt, sich des Saufens zu befleißigen, wenn anders Jahwe die Heiden vom Grunde der Welt locken wird, um sie vernichten zu lassen. Jesaja 5 und Markus 12. Was also in der Bibel gegen den Genuss des Rauschgiftes geschrieben steht, das hat nur Bezug auf die Juden. Im Übrigen aber befiehlt Jahwe, ihnen alle Völker gründlichst zu veralkoholisieren und enthüllt den Alkohol auf diese Weise unverblümt als Kampfmittel seines auserwählten Volkes. So heißt es zum Beispiel unter anderem in Jeremia 25, 15. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels: Nimm diesen Becher Wein voll Zorn aus meiner Hand und schenke daraus allen Völkern, zu denen ich dich sende. 16. Dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwerte, das ich unter sie schicken will. 17. Und ich nahm den Becher von der Hand Jahwes und schenkte allen Völkern, zu denen mich Jahwe sandte. 27. Und sprach zu ihnen: So spricht Jahwe, der Gott Israels: Trinket, dass ihr trunken werdet, speiet und niederfallet und nicht aufstehen möget vor dem Schwerte, das ich unter euch schicken werde. Kapitel 51, 7 und Vers 25, 9. Während wir nun im nächsten Abschnitt näher auf die mönchische und jüdisch-priesterliche Veralkoholisierung Deutschlands eingehen wollen, halte ich es hier für notwendig, etwaige Einwendungen ganz kluger Menschen zu entkräften. Diese werden nämlich sagen: Ja, das Alte Testament aber. Ja, aber das Neue Testament steht dem Alten nicht nur nicht nach, sondern es geht noch viel weiter. Wenn uns dieses den Alkohol als Kampfmittel enthüllt, geht das Neue allerwahrscheinlich in Verfolg des Dionysos-Bacchus-Kultus dazu über, den Wein gar zu heiligen. Hier wird entgegen den späteren furchtbaren Enthüllungen in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 14 und 16, der Wein in der Tat als das Blut des Heiligen in Israel und als das Blut Christi versinnbildlicht. Demzufolge ist es nach geradezu undenkbar, dass ein Christ als solcher den Wein ablehnen oder als Gift erkennen kann. Dieser muss ihm ein heiliges Getränk sein, so wie ihm das Brot als das Sinnbild des Leibes seines Erlösers heilig ist. Dies bleibt Tatsache, wie auch die Schwerkraft Tatsache ist. Selbst der Vorwand vermag dagegen nichts auszurichten, dass eben nur der Wein, der kostbare Saft der Rebe, gemeint ist. Er ist allein schon dadurch entkräftigt, dass der Alkohol des Weines genau derselbe ist, der auch dem Bier, Schnaps und so weiter seine unheilkräftige Wirkung verleiht. Also können wir getrost Wein, das Wort Alkohol mit allem, was darunter fällt, gebrauchen, ohne den Vorwurf auf Unsachlichkeit befürchten zu müssen. Besonders das Evangelium des Johannes sucht weiter den Christ in seiner ihm eigenen Form günstig, aber auch gleichzeitig folgenschwer für den Alkohol zu stimmen. Es gibt ihm gelegentlich eines Lebensberichtes über Jesus, Kunde von dessen schönstem Wunder, wie das vor allem Priester so zu bezeichnen pflegen. Demnach verwandelt der christlichen Herde Herr und Meister in dem Augenblick Wasser in Wein, als bereits die meisten Säfte getrunken waren. Johannes 2, 10. Hier wird der christgläubige Mensch in Bezug auf die Beurteilung des Alkoholismus tatsächlich vor eine Kardinalfrage gestellt. Genießt jener den Wein als das Blut des Neuen Testaments, zum Beispiel beim Abendmahl immerhin nur in kleinen Mengen, so wird ihm der Genuss des Alkohols, gelegentlich der Hochzeit zu Rana, nicht nur in großen Mengen mundgerecht gemacht, sondern ebenfalls als unentbehrlicher Bestandteil der Sippenfeier aufgeschwätzt. Dass der Jude hierdurch ein Zustandekommen echter Sippengemeinschaft zu beeinträchtigen sucht, ist mehr als wahrscheinlich. Da doch die Zwietracht und die Schlägereien auf alkoholgeschwängerten Festen und Feiern solches lehren. Zudem fordern die jüdischen Bibelschreiber ja offensichtlich die Auflösung der Familie und Sippe in Matthäus 19, 29, Markus 10, 29 und 30, Hebräer 10, 34 und so weiter. Zum anderen aber ist es uns Deutschen, die wir meist als Eintagsfliegen leben, nie bewusst geworden, dass der Christ in Angelegenheit des schönsten Wunders vor schwersten Entscheidung gestellt ist, falls er sich überhaupt mit der Alkoholfrage zu befassen ermutigt. Er muss alsdann entweder dadurch an der Allwissenheit seines Gottessohnes zu zweifeln beginnen, dass dieser nicht einmal um die giftige Wirkung des Weines gewusst hat, wofür ihm eine Strafe bis ins dritte und vierte Glied droht. Oder aber er muss zumindest an die wissenschaftlich erwiesene Tatsache Zweifel knüpfen, dass der Alkohol überhaupt kein Gift ist und infolgedessen keine schädlichen Wirkungen vollbringen kann. So allerdings ist es natürlich denkbar, dass wenn sein Gott eigens Wasser in Wein verwandelt, um Menschen sogar die Möglichkeit zur Unmäßigkeit zu geben, dass sich Betrinken weder eine Sünde darstellt, noch schädliche Folgen hinterlässt. Scheinbar haben die Christen dem diesbezüglichen Fragengebiet nun diese Antwort gegeben. Die Brauereien und Schnapsfabriken der Klöster und ähnliche Einrichtungen und die Weinkeller der Priester zeugen hierfür ebenso beredt, als auch für die geschichtlich gewordene Tatsache, dass jene so zu Brutstätten der Volksvergiftung wurden, wie das im nachfolgenden Abschnitt eingehender erläutert werden soll. Römische Überlistungsversuche vor der Christianisierung Deutschlands treten dabei ganz in den Hintergrund, weil damals noch die Möglichkeit der Abwehr offen blieb. Mithin können wir das nur recht deutlich unterstreichen, was der große englische Dichter und Schriftsteller William Stewart Ross zum Ausdruck bringt. Er schrieb gelegentlich einmal: Es ist ganz seltsam, welch ein inniger Zusammenhang zwischen Bischöfen und Bierbrauereien besteht, wie selbstverständlich sich die Kathedrale gegenüber den Schnapsläden ausnimmt und welche erhabene Schönheit sich in der poetischen Alliteration von Bier und Bibel, Likör und Litanei ausspricht. Man ist erst heute dahinter gekommen, dass die zwei großen Londoner Kathedralen, die Westminster-Abtei und die St. Pauls-Kathedrale, gleichzeitig auch die größten Besitzer Londoner Schnapsstuben sind. Vom Bischof von London erzählt man, er könne, wenn er von seiner Wohnung auf dem St. James-Platze nach seinem Amtssitze in Fulham fährt, an mehr als 100 Schnapsstuben vorbeifahren, welche auf Grund und Boden gebaut sind, die der Kirche gehört. Ein Essayist schreibt: Im Norden fand ich schwer jemanden, der nicht hätte lesen und schreiben können. In deukathedralen Städten fand ich verhältnismäßig wenige, die es konnten. Dem allgemeinen Zeugnis nach sollen auch gerade die Bewohner von Kathedralenstädten außerordentlich unwissend und trunksüchtig sein. Es ist hier nur zu bedauern, dass Ross nicht die inneren tatsächlichen Zusammenhänge zwischen Alkohol und Christentum erkannte. Andernfalls er seinen Kampf sicherlich mehr auf die Stellung der Rauschgifte im Rahmen jüdisch-römischer Völkervernichtungsbestrebungen ausgedehnt und uns infolgedessen einen bedeutenden Beitrag zum Kampfe gegen den Alkoholismus hinterlassen haben würde. Jedenfalls aber werden wir doch jetzt endlich ermessen können, welch enge Verquickung zwischen dem Alkohol und dem Christentum besteht. Angesichts dieser Erkenntnis wird uns ebenfalls der Umstand bewusst werden müssen, dass sich eine Abwehr der Rauschgifte nie durch Zwangsmaßnahmen herbeiführen lässt, wie das schon einige Male in der Geschichte der Christenvölker versucht wurde. Siehe zum Beispiel Amerika. Vielmehr wird ein Kampf gegen den Alkoholismus erst dann nachhaltige Erfolge zeitigen, wenn einmal die Sukzessionen der jüdisch-hellenistischen Wahnlehre unwirksam gemacht und wenn er zum anderen ausschließlich vom Standpunkt völkischer Welt- und Gottschau und in Erkenntnis der Wirklichkeit geschürt wird. Außerdem ist noch erforderlich, dass man dabei keinerlei Zugeständnisse an die Mäßigkeitsbestrebung macht, sondern jeden Tropfen Alkohol ablehnt, da gerade die sogenannte Mäßigkeit die Möglichkeit zur Unmäßigkeit schafft.